21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Weihnachtslieder von Georg Rietschel. Von der Poesie ist das Weihnachtsfest reich umwoben worden. Allerdings hat es diesen Schmuck nur allmählich erhalten. Die alte Kirche hatte in dem reichen Schatze ihrer lateinischen Hymnen doch nur wenige, die das Weihnachtsfest verherrlichen. Aber der Vater der lateinischen Hymnendichtung, Ambrosius, singt doch auch schon von Christi Geburt in seinem Hymnus Veni Redemptor Gentium, der in dem Lied Luthers Nun komm der Heiden Heiland und in dem evangelischen Adventslied Komm Heiden Heiland Lösegeld von Johann Frank, gestorben 1677, deutsche Bearbeitungen gefunden hat. Auch der christliche Dichter Aurelius Prudentius hat im 4. Jahrhundert die Geburt Christi besungen und hat auch bereits die Tiere angeführt, die den Himmelskönig erkannten. Auch den Hymnus des Coelius Sedulius A solis ortus cardine aus dem 5. Jahrhundert müssen wir anführen. Die römische Kirche lässt ihn in der Frühmette des Weihnachtsfestes singen, Luther hat ihn in dem Liede Christum wir sollen loben schon, schön, der reinen Magd Marien Sohn, in freier Weise ins Deutsche übertragen. Volkstümlicher sind die späteren lateinischen Weihnachtslieder unbekannter Verfasser, die auch vielfach in deutschen Übersetzungen und Bearbeitungen Eigentum des Volkes, auch des protestantischen Volkes, geworden sind. Nur wenige seien kurz genannt. Das Lied Dies est Laetitiae wurde in der Bearbeitung Der Tag, der ist so freudenreich, viel gesungen. Dasselbe gilt von dem Liede Puer natus in Bethlehem, ein Kind geboren in Bethlehem, in dem auch die Strophe vorkommt, das Öchslein und das Eselein erkannten Gott den Herren sein. Auch das Lied Resonet in Laudibus erscheint in vielen Übersetzungen, wird aber auch als lateinischer Kirchengesang im 16. Jahrhundert in den evangelischen Kirchen vielfach verwendet. Ganz besonders bekannt ist das aus dem 14. Jahrhundert stammende lateinische Lied Quem pastores laudavere, das durch den Kapellmeister Michael Praetorius 1666 mit seiner Übersetzung Den die Hirten lobten sehre in den gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen Kirche eingeführt wurde, und zwar dergestalt, dass verschiedene Knabenchöre abwechselnd den lateinischen und den deutschen Text sangen. In dieser Form ist noch heute dieser Gesang, den der Volksmund nach seinem Anfang Quem pas genannt hat, in manchen protestantischen Gegenden bei der Christmette am Weihnachtsmorgen in Gebrauch und wird wohl auch von dem Turm am Weihnachtsabend von den Knabenchören gesungen. Reicher ist der Gewinn auf dem Boden der originalen deutschen Dichtung. Am Eingang der deutschen Literatur stehen ja die beiden ältesten Dichtungen, der Heliand, Heiland, etwa 830, und Ottfried von Weißenburgs Christ, beide eine Wiedergabe der evangelischen Geschichte zum ersten Male in deutscher Sprache. Warum sollte es den Franken, die in anderen Dingen von Griechen und Römern nicht übertroffen werden und so viele Völker besiegt haben, allein versagt sein, in ihrer eigenen Zunge Gott Lob zu sagen? Mit diesen Worten rechtfertigt Ottfried sein Unternehmen und sagt am Schluss, nun freuen sich alle, die wohlgesinnt und fränkischem Volk im Herzen hold sind, dass wir Christo gesungen haben in unseren Zungen, dass wir es erlebt haben, fränkisch ihn zu loben. In beiden Dichtungen nimmt natürlich die Geburtsgeschichte Christi eine wichtige Stelle ein. Als älteste eigentliche Weihnachtslieder sind zwei zu nennen, die dem 11. und 12. Jahrhundert angehören. In der Christnacht versammelten sich die Schöffen von Aachen in der Gerichtsstube und gingen dann in die Münsterkirche zum Gottesdienst. Nach dem Evangelium stimmte der Schöffenmeister folgendes alte Lied an, das vom Chor sodann fortgesungen wurde. Nun sei uns willkommen, Herre Christ, du unser aller Herre bist. Nun sei uns willkommen, lieber Herre, der du in den Kirchen stehest schöne. Kyrie eleison. Nun ist Gott geboren, unser aller Trost, der die höllischen Pforten mit seinem Kreuz aufstößt. Die Mutter ist geheißen Maria, wie in allen Christenbüchern geschrieben steht. Kyrie Eleison. Das zweite kurz angedeutete Weihnachtslied aus dem 12. Jahrhundert beginnt mit den Worten: Er ist gewaltig und stark, der zu Weihnachten geboren ward. Das ist der heilige Christ, ja lobt ihn alles, das dir ist, und so weiter. Und schließt mit den Worten: Ich habe gedienet lange, leider einem Manne, der in der Hölle umgat, der prüfet meine Missetat, sein Lohn, der ist böse. Neuerdings hat Robert Volkmann das Lied trefflich für gemischten Chor komponiert. Zunächst aber werden die Weihnachtslieder zurückgedrängt durch den Mariendienst. Wohl wird auch mannigfach von der Geburt Christi in den Liedern gesprochen, aber doch nur, weil sie vor allem zur Verherrlichung der jungfräulichen Mutter dient. Da singt Heinrich von Hardegge im 13. Jahrhundert am Weihnachtstag: Heut ist der seligreiche, sölderische Tag, dass Jesus ward geboren von einer Magd, die er aus all der Welt hat erkoren, zur Mutter, durch ihre Tugend so groß, dass sie mit Lobe niemand kann voll messen. Und nun folgt ein überschwängliches Lob der Maria. Es schließt mit den Worten, dass ihre Gewalt von uns nehme die Sorgen gar. Die meisten Lieder jener Zeit sind die Ave Maria Lieder, die die Verkündigung der Geburt durch den Engel Gabriel, Lukas 1,28, zum Ausgangspunkt haben. Auch das durch seine wundervolle Melodie allgemeine bekannte Lied »Es ist ein Reis« oder »Ross« entsprungen, von einer Wurzel zart, das an Jesaja 11,1 anknüpft, ist ursprünglich ein Marienlied, denn der zweite Vers lautet: Das Reislein, Höslein, das ich meine, davon Jesajas sagt, ist Maria, die Reine, die uns das Blümlein hat bracht. Der schon genannte lutherische Kapellmeister Michael Praetorius hat den zweiten Vers gewandelt. Das Röslein, das ich meine, davon Jesajas sagt, hat uns gebracht alleine Maria, die reine Magd. Wir übergehen eine Reihe von Weihnachtsliedern und führen nur die an, die volkstümlich geworden sind. Ein solches ist die Weihnachtsleise. Fußnote: Leisen heißen diejenigen geistlichen Volkslieder, die zuletzt mit dem Refrain Kyrie Eleison, das heißt Herr, erbarme dich, versehen wurden, dem einzigen Ruf, den das Volk anfänglich während des Gottesdienstes singen durfte, der ihm aber später auch entzogen wurde und den es darum umso mehr bei den geistlichen Volksliedern verwendete. Ende der Fußnote. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geboren bist. Von einer Jungfrau, das ist wahr, des freuet sich der Engel Schar. Kyrie eleison. Sie ist viel später als die bekannten Oster- und Pfingstleisten, Christ ist erstanden von den Martern allen, und nun bitten wir den Heiligen Geist um der rechten Glauben allermeist, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, wohl erst im 15. Jahrhundert entstanden. Luther hat sie in seinem herrlichen Weihnachtslied erweitert. Besonders beliebt ist aber an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts das Lied »Ein Kindelein so löbelig ist uns geboren heute, von einer Jungfrau säuberlich, zum Trost uns armen Leuten. Wär uns das Kindlein nicht geboren, so wären wir allzumal verloren. Das Heil ist unser aller. Ei ja, süßer Jesu Christ, der du Mensch geboren bist, behüt uns vor der Hölle.« Luther und seine Zeitgenossen gedenken dieses Liedes, und in die lutherischen Weihnachtsgottesdienste wurde es vielfach aufgenommen. Besonders hervorzuheben sind aber auch die sogenannten Mischlieder, das heißt Lieder, in denen lateinische und deutsche Sprache wechselten. Eins der vor allem auch durch seine herrliche Melodie bekanntesten ist das schöne »In dulci jubilo«, »Nun singet und seid froh«, »Alle unsere Wonne liegt in Praesepio«, »Leucht heller als die Sonne, Matris in gremio«. Die Reformation brachte dem evangelischen Gottesdienst und damit dem deutschen Volke einen reichen Schatz von Liedern, darunter auch Weihnachtslieder. Nur an einige wenige sei erinnert. Luthers Übersetzung des lateinischen Hymnus von Sedulius sowie die Erweiterung der alten Weihnachtsleise »Gelobet seist du, Jesus Christ« etc. haben wir schon genannt. Auf sein Lied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« etc. werden wir noch kommen. Der alte Kantor von Joachimsthal in Böhmen, Nikolaus Hermann, gestorben 1561, gibt uns das Weihnachtslied »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, in seinem höchsten Thron, der heut aufschleust sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Paul Gerhardt, gestorben 1676, hat 7 Weihnachtslieder gedichtet, von denen die Lieder »Wir singen dir, Immanuel, du Lebensfürst und Gnadenquell, du Himmelsblum und Morgenstern, du Jungfrauensohn, Herr aller Herrn, Halleluja« und sein im wechselnden Rhythmus gedichtetes Lied »Fröhlich soll mein Herze springen, dieser Zeit, da voll Freud alle Engel singen«, besonders aber auch sein so inniges »Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben«, in unserer evangelischen Gesangbücher übergegangen sind. Fürchte Gott Gellert, gestorben 1769, widmet dem Weihnachtsfest sein schönstes und kräftigstes Lied. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein werd in aller Welt gedacht. Wir dürfen aber auch 2 Männer des 19. Jahrhunderts nicht vergessen, die ebenfalls unsere Gesangbücher mit Weihnachtsliedern geschmückt haben. Max von Schenkendorf, gestorben 1817, singt am Weihnachtsmorgen: »Brich an, du schönes Morgenlicht, das ist der alte Morgen nicht, der täglich wiederkehret. Es ist ein Leuchten aus der Fern, es ist ein Schimmer, ist ein Stern, von dem ich längst gehöret.« Ernst Moritz Arndt, gestorben 1860, führt uns am heiligen Weihnachtsabend mit seinem Liede »Der heilige Christ ist kommen« in die häusliche Christweiher, wenn er uns zuletzt in die Bescherungsstube ruft. »Drum freuet euch und preiset, ihr Kindlein fern und nah, der euch den Vater weiset, der heilige Christ ist da. Er ruft so freundlich drein, mit süßen Liebesworten, geöffnet sind die Pforten, ihr Kinder kommt herein.« Aber bei den Weihnachtsliedern des evangelischen Gottesdienstes dürfen wir nicht ihre Melodien vergessen. Es hat ja jede Festeszeit charakteristische Weisen, die uns sofort durch ihren Klang heimisch anmuten. Die beiden Melodien der Lutherlieder »Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär« und »Gelobet seist du, Jesus Christ, der du Mensch geboren bist«, haben schon in ihren Tönen für uns durchaus weihnachtlichen Klang. Zwar sind sie nicht von Luther oder einem anderen Zeitgenossen für diesen Zweck komponiert worden. Die erstgenannte Weise stammt von einem weltlichen Volksliede des Mittelalters, das mit den Worten begann: »Ich komme aus fernen Landen her und bring euch viel der neuen Mär.« Luther schloss sich im Text an den Anfang dieses Liedes an und behielt auch die volkstümliche Melodie bei. Das ursprüngliche Gedicht ist vergessen, aber die Melodie ist durch Luthers herrliches Lied unlösbar mit Weihnachten verbunden. Ob die Melodie des 2. Lutherliedes »Gelobet seist du, Jesus Christ«, die wir zuerst im Choralbuch des Thurgauer Kantors Walter, des Freundes Luthers, das 1524 erschienen ist, finden, auch eine ältere Melodie ist, nach der man diesen Vers sang, wissen wir zwar nicht genau, doch ist dies sehr wahrscheinlich. Jeden evangelischen Christen erfüllen diese Töne sofort mit weihnachtlichen Gefühlen. Ein klassischer Zeuge dafür ist Goethe, der am 26. Dezember 1772 aus Wetzlar an Kästner schreibt: »Christtag, früh. Es ist noch Nacht, lieber Kästner. Ich bin aufgestanden, um bei Licht morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft. Ich habe mir Kaffee machen lassen, den Festtag zu ehren, und will euch schreiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat sein Lied schon geblasen, ich warte darüber auf. Gelobet seist du, Jesu Christ. Ich habe diese Zeit des Jahres so lieb, die Lieder, die man singt, und die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt, der Nordwind bringt mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenster.« Zu den kirchlichen Gemeindeliedern treten aber auch die geistlichen Volkslieder, die in der Advents- und Weihnachtszeit durch das ganze deutsche Volk erklingen. Das von Johannes Falk in Weimar, gestorben 1826, für seine aus dem Elend geretteten Pflegekinder gedichtete »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit«, und das auf salzburgschem Boden von dem katholischen Pfarrer Josef Mohr gedichtete und von dem Schullehrer Franz Gruber komponierte Lied »Stille Nacht, heilige Nacht« etc. Gedenken wir aber zuletzt noch des beliebten Kinderliedes Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall, etc. Und des altböhmischen Liedes, kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen. Welch letzteres nach Text und Melodie Karl Riedel ausgegraben und dem deutschen Volke wiedergeschenkt hat. So führen uns diese Lieder mit ihrer lebendigen Darstellung der Krippe zu Bethlehem noch einmal zurück in das Mittelalter. Wir müssen die eigenartigen Dichtungen betrachten, die zugleich mit einer dramatischen Darstellung der Weihnachtsgeschichte verbunden sind. Ende von Weihnachtslieder.